Freund, wir ziehen ins Heimatland, willst du mit? Selig ist an Jesus Hand, willst du nicht auch mit? Was die Welt dir bieten kann, ist nur Schein. Denk, was Jesus hat getan, wie er um dich weint. Ja, dort ist schön, so herrlich schön. Willst du nicht mit mir heimwärts ziehen? Ja, dort ist schön. Versuch's, ist herrlich, herrlich schön. Gib all deine Sünde dran, die dich drückt. Selig man hier bleiben kann, Jesus nur erquickt. Scheint auch Dornen voll der Pfad, oh wie wohl. Ist dem, der das Kreuz erträgt, oh wie ist mir's wohl. Ja, dort ist schön. Ja, dort ist schön, so herrlich schön. Du komm, versuch's, ist herrlich, herrlich schön. Droben wandelt sich in Freud alles Leid. Oh, welch frohe Seligkeit mit dem Herrn vereint. Möchten doch keines fehlen dort, Seele, komm. Heut entrinn dem ewigen Tod, komm zum Gnadenthron. Ja, dort ist schön, so herrlich schön. Willst du nicht mit mir heimwärts ziehen? Ja, dort ist schön, so herrlich schön. Und komm, versuch's, ist herrlich, herrlich schön.